meine sehr verehrten Damen und Herren, um nicht zu sagen, Ladies and Gentlemen, hey man, how are you doing? In der Unterhaltungskunst gibt es zwei historisch gewachsene Säulen der Artikulationskunst. The art of articulation, there are two different kinds of stuff, like dab-to-die and do-dab-die. Die zeitgenössische Rock-Szene bereicherte dieses Phänomen ungeheuer durch Hinzufügung von da, da, da. Zu do-dab-die, Die zweite Soundcheck-Stunde mit Sprechgesängen, vertonten Gedichten und Geschichten begann mit einem Rede- und Skat-Duell zwischen dem Saxophonisten Ernst Ludwig Petrowski und der Sängerin Uschi Brüning aus Ost-Berlin. Duellerando hieß dieses Stück von ihrer 87er LP Kontraste. Komponiert wurde es von Eberhard Weise, mit dem Ernst Ludwig Petrowski schon in den 50er Jahren Musik gemacht hatte. So dürfte sich der heute 61-jährige Petrowski zu Recht als dienstältester ostdeutscher Jazzmusiker bezeichnen. Eine der Sprachen, die schon beim normalen Reden sehr melodiös klingt, ist Französisch. Das dachten sich 1989 vielleicht auch die verspielten Hip-Hopper von De La Soul. Écoutez, à midi. Quelle heure est-il? Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des saucisses, sans doute. Écoutez et répétez. À midi, à midi, à midi. Quelle heure est-il? Quelle heure? Quelle heure est-il? Est-il? Quelle heure est-il? Il est midi, midi, midi. Il est midi. Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. C'est l'heure. C'est l'heure de déjeuner. De déjeuner. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a? Bye. has high of Fujiyama. In Sakura, which means heavy armor. I can walk on water. Sui, sui, sui. Jump on the cloud, live under the sea. Anta mo ninja, watashi mo ninja, metsubushi nagete doron doron. Anta mo ninja, watashi mo ninja, metsubushi nagete doron doron doron. Hiding in a drain of Yokohama, I beat up alligators. Afterwards, ofuro ni haitta. That means take a bath. Yeah. I can disappear in flood and fire. I can see through mist and climb on glass. Anta mo ninja, watashi mo ninja, metsubushi nagete doron doron. Anta mo ninja, watashi mo ninja, metsubushi nagete doron doron. Ore no ya. I can spin very fast. When I spin, don't be around. Kiki Mike, I'll cut you into two. Spot. We can change our shape. We can change our looks. To kitty with some chocolate. Transmitting Live from Mars nannten De La Soul ihr Ministück mit einer Französischlektion von einer alten, verkratzten Sprachunterrichtsplatte. Danach wehrte sich das japanische Damenduo Frank Chickens gegen Rollenklischees. Wir sind Ninja-Kämpferinnen, keine Geishas. Produziert wurden diese und andere Aufnahmen des Duos in England, unter anderem von David Toop, von dem es ein sehr lesenswertes Buch über Rap und Hip-Hop gibt. An den Produktionen der Frank Chickens waren außerdem recht bekannte englische Jazzer beteiligt, Steve Beresford etwa, die Posaunistin Annie Whitehead oder der Saxophonist Lol Coxhill. Den Organisten und Pianisten Tony Ashton kennt man seit den 60er Jahren aus einer ganzen Reihe von Bands, Remo 4, Ashton Gardner and Dyke oder Family. 1984 veröffentlichte er eine Soloplatte, auf der die Geschichte eines ungemein begabten Musikers zu finden ist. Alle möglichen Instrumente spielt er wie ein Gott und erntet dafür Lob von den Größen des Jazz, von Charlie Parker, Charlie Mingus, Miles Davis. Nur ein Instrument kann er nicht spielen, das Klavier. Danach erzählt der englische Gitarrist Derek Bailey von der Zerstörung des Unity Theaters durch ein Feuer und spielt dazu auf seine unnachahmbare Art Gitarre. Und schließlich beschwert sich ein legendärer englischer Drummer im Exil darüber, dass die US-Amerikaner nicht in der Lage wären, einen anständigen Tee zuzubereiten. Dabei wäre das doch nun wirklich simpel. Auf jeder Teepackung stünde doch ganz klar und einfach drauf, wie es geht. Zuerst aber Tony Ashton mit He Couldn't Play the Piano. Carolina. And his singing was a dynamite. He played a violin just like your Hootie and Manuel. Fidel Castro even said it's all right. You know that his trumpet was smooth And Miles Davis approved. And Chuck Berry said his guitar was good. Bobby Dylan said, oh, this boy's gonna steal the show. This boy has got it coming out of its blood. But he wouldn't let nobody know. He kept his little profile low. Never really made any dough. Because he couldn't play the piano. Charlie Parker relaxed when he heard him play sax, and Charlie Mingus said he played a nice bass, and that whole ensemble was like a neutron bomb. This guy's got music coming out of his face, but he nobody. And he kept his sort of profile very low. And he never really earned no dough. Because he couldn't play the piano. Thank you. this is serious. One thing in this country that really bothers me is the inability of Yanks to make a good cup of tea. Instructions are printed on the tea bag, but they either can't read or they think it's a gag. I mean, pour boiling water over the tea. How simple and clear can instructions be? Ginger Baker in dem Trio Masters of Reality aus den USA. Diese bissige Klage über Teesitten in Bakers neuer Heimat stammte von deren, soweit ich weiß, einzigem Album Sunrise on the Sufferbus aus dem Jahr 1992. Die splitternden Gitarrenklänge zuvor stammten von Derek Bailey. Eine Geschichte hat er allerdings nicht erzählt. Die undeutlichen Trennrillen der Platte haben uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Fusion von Reggae und Hip-Hop unserer Tage wurde Reggae-Muffin getauft. Sprechgesang hatte aber schon vor dieser Fusion eine wichtige Rolle in der Popmusikgeschichte Jamaikas gespielt. DJs, auch Toasters genannt, entwickelten schon früh ihren persönlichen Sprechgesangsstil und mischten ihre Kommentare zu den laufenden Platten. Die rein instrumentalen Dub-Versionen waren ursprünglich für sie als Hintergrund gedacht. Die ersten Dubs mit DJ-Toasts, die in die jamaikanischen Charts kamen, waren von U-Roy, immerhin schon Ende der 60er Jahre. U-Roy war auch das große Vorbild von Manly Augustus Buchanan, eher bekannt als Big Youth. Anfang der 70er Jahre begann er professionell zu arbeiten und 1977 kam er erstmalig nach England. Die folgende Aufnahme wurde aber schon 1975 in Jamaika aufgenommen, Big Youth mit Give Praises. Too good, too good, my brethren, too good, unless thou dash thy foot against the stone. Too good I pray thee. Why could he then rage and the people imagine a such pain till it rain, my God? False kings of the earth have set themselves on the rulers, they cause together, she don't say. Against the Lord God, the Rastafari. Serious thing and a dark come, let us break their bands asunder and cast away their cards from us. Let we do those. high kings up on the holy mountains of Zion. I will now declare the creed. The Lord God to Rastafari and sin and to iron, iron, iron. That go out thy sons this day by me that day. I know. No acts of fire and iron, I shall give to thee then for thy inheritor. I'm King God. And the uttermost part of the earth for thy possession. Banga betu ya Congo bonso beno mosi mezaba betu bana na beno African fiesta kuizaka wana mputu sama kusala beno bankunga kanti na kitesu na yo betu kele mbote mingi beno banda na ngemba kamarade sho kebuna beno mkunga mosi kumbuka na yao. Rochero Président Roger Izeïd, chef d'orchestre, Nico Kassanyako, Yakaïna Yabouluba, Mono Monsi, Tabou, Rochelot, Bagay. Das war zuletzt Dr. Nico mit seinem Orchester African Fiesta, eine Aufnahme, die irgendwann zwischen 1963 und 1965 entstand. Dr. Nico ist sicher nicht Spezialist für Sprechgesang. Vielmehr gilt der im Osten des heutigen Zaire geborene Musiker als der Vater des elektrischen Gitarrenstils, der für die Soukous-Musik so charakteristisch ist. 1953 hatte Dr. Nico das Ensemble African Jazz gegründet, eine der ersten Bands, die Rumbas und Cha-Cha-Chas aus Kuba mit Perkussion und Melodien aus Afrika verband. Dr. Nico starb 1985 viel zu früh im Alter von 46 Jahren. In dieser Soundcheck-Ausgabe war bereits Sprechgesang in vielen verschiedenen Sprachen zu hören. Italienisch fehlte bisher, das soll aber schnellstens nachgeholt werden. Guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco. E in questa stanza? Certo, a noi la cede generoso il padrone. Io per me te la dono. E la ragione? La ragione l'ho qui. Perché non puoi far che passi un po' qui? Perché non voglio? Assai tu mi osservo. Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo. Perché io sono la Susanna e sei pazza. Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potria meglio stare in altro loco. Ma voglio stare a controllare la napoletana, ma vorrò quella attacca bestia. Ma che la voglio risalarsi se ci sbagliate, perché l'ha fatta bene, perché l'ha fatta bene, perché sono stile amica, ma voglio presentare un ritmo italiano che non si deve dimenticare, che mo' fena, che palle sta cazzo, mo' lo microfono che gli è patron, che mi faccio ballare, mi faccio cantare. E non mi preoccupate perché mi faccio crostata, ma mo' basta che promesso, non mi voglio, faccio festa, stato sminia, perché vi dico perché ho come pom. Tu i raga mo' fine effetto, sarò così top, tu testa, mi rispetto raga mo' offense, tutto per me, ma mo' vorrò a musica perfetta. Oh, e vai stas! Ecco qua che parla la razza, per dire che la terra non è più la stessa, tutto fuoco ci fatterà che tu anche se ti difende di zonna per la bocca ci sono. Scheiße, ich hab mich im Text verzahnt. Okay, das war TCA! Oh! Wir danken euch! Ey, warte! Warte, warte! In klassischen Opern unterscheidet man bekanntlich zwischen Arien und den Rezitativen, in denen zu sparsamerer Musikbegleitung in Monologen oder Unterhaltungen die Handlung vorangetrieben wird. Verglichen mit Rap und Ähnlichem klingt so ein Rezitativ zwar wie Gesang pur, trotzdem sind die schnellen Tonfolgen der Rezitative Annäherungen an die Satzmelodien gesprochener Texte. In Beethovens Oper Fidelio gibt es dann zwischen den Arien rein gesprochene Passagen und ein sogenanntes Melodram, eine Musikform mit Sprechgesang, die auch in neuer Musik begegnet, bei Arnold Schönbergs erschütternder Komposition »Ein Überlebender aus Warschau« etwa. Das kurze Rezitativ eben stammt aus Mozarts Oper Figaros Hochzeit aus dem Jahr 1786, Text von Beaumarchais bzw. da Ponte. Das rasante Rap-Solo danach kam von Signor Rossi von TCA, ein Ausschnitt aus TCAs Auftritt bei der ersten türkisch-kurdischen Hip-Hop-Jam, die Mitte Mai in Heidelberg stattfand. TCA kommen aus Köln und rappen auf Türkisch, Englisch, Deutsch und eben Italienisch. Zu den Vorläufern des Raps werden auch immer wieder die Last Poets aus New York gerechnet. Ganz deutlich hört man das bei einer Aufnahme eines Last Poets-Mitglieds, zu der spontan Jimi Hendrix und Buddy Miles funkige Gitarren-, Bass-, Orgel- und Schlagzeugparts beitrugen. Diese Nummer, Doriella Dufontaine, gibt's jetzt aber nicht, sondern den Titel True Blues. Und darin geht es um die lange Geschichte der Unterdrückung von Afrikanern und Afroamerikanern. True Blues ain't no new news about who's been abused. For the blues is old in my stolen soul. I sang the blues when the missionaries came, passing out Bibles in Jesus' name. I sang the blues in the hull of the ship, beneath the sting of the slave master's whip. I sang the blues when the ship anchored the dock, my family being sold on a slave block. I sang the blues being torn. build his free nation. I sang the blues in the cotton field, hustling to make the daily yield. I sang the blues when they forced my woman to bed. Lord knows I wish you was dead. I sang the blues on the run, ducking the dog and dodging the gun. I sang the blues hanging from the tree in a desperate attempt to break free. I sang the blues from son of the town, cursing the master when he wasn't around. I sang the blues and all his wars, dying for some unknown cause. I sang the blues in a high tone, low moan, loud groan, soft grunt, hard funk. I sang the blues on land, sea, and air about who, when, why, and where. I sang the blues in church on Sunday, slaving on Monday, misused on Tuesday, abused on Wednesday, accused on Thursday, fried alive on Friday, and died on Saturday, showing up singing the blues. I sang the blues in the summer, fall, winter, and spring. I know showing up the blues is my thing. I sang the backwater blues, rhythm and blues, gospel blues, St. Louis blues, crosstown blues, Chicago blues, Mississippi goddamn blues, the Watts blues, Harlem blues, Ho blues, gut bucket blues, funky junkie blues. I sang the up north cigarette car blues, the down south strung out the side of my mouth blues. I sang the blues black, I sang the blues blacker, I sang the blues blackest. I sang about my shown up blue blackness. Patti LaBelle, Nona Hendrix und Sarah Dash, damals noch vereint beim Gesangstrio LaBelle mit ihrer 73er-Version des Gil Scott-Heron-Klassikers The Revolution Will Not Be Televised. Gil Scott-Heron gehört mit seinen oft halb gesprochenen, halb gesungenen Texten natürlich ebenso in die Ahnengalerie des Rap wie viele Gospelprediger und bekannte und weniger bekannte Soul-Größen. Kommen wir nun zum Sport. Wir schalten um zu zwei Kollegen auf der Tribüne und auf der Rennstrecke, zu einem Autowettrennen in den USA. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Doodles Weaver in the press box at Indianapolis for the races out here. It's a beautiful day for the races. Not a cloud in the sky. 150,000 people are waiting for this great event. What a spectacle. What a wonderful spectacle. I'll describe the whole thing now. All the boys are coming around the turn. I believe it's a perfect sight as they come down here. The green flag waves. The starter says, okay. And there they go! It's car number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack. Jack, hit me again, dealer. Oh, no, no, no. Number 10 is taking a lead around the far turn. He goes number 13, 16, 17. The green car, blue car, the first car by the stabs will be number 10. Here he comes down the straightaway, 135 miles an hour. There he goes now. Car number 3, 4, 9. A wreck! A wreck in the far turn. A man skidding around out of control, up to the fence, down to the fence. Unless he's careful, he's going to hit the fence. Please don't hit that fence. He hit it. Ladies and gentlemen, there's been a very slight accident on the far turn involving 35 cars. I have my assistant, Pootwaddle, on the track with a traveling microphone. I'm going to have him cross where that driver is. Take it away, but be careful. I'm down the track now, and as I cross the track, number 3 went by there. As I cross the track, 4 went by there. Well, I'm having a little trouble getting across the track. Here's the driver of that car. Say a few words, driver, so everybody will know you're perfectly okay. You just heard the driver of that car. He's all right. Finish the race, please. Whoop. Ladies and gentlemen, Mr. Doodles, we are back in the stand for the finish of the races. For you people who tuned in late, number 13 is setting records. There he goes now, passing everybody. Every eye is glued on that car. Looks very funny with all those eyes glued on it. Here he goes. There he goes again. Look at that boy drive. Look at him go. He's really moving. There he goes again. Look up. He went by twice. And here's a little midget. A little midget racer doing well. Look at that little midget. The midget racer went by. 9, 12. A P38. How'd that get in the race? And up. 12, 9. And the best man is number 13 around the turn down to the green flag. He's coming down here for that 10. If think of the perfect finish down here, I believe he's going to be the winner. The crowd is going mad as he comes down, and there goes the winner. Ja, auf einer Platte mit den Klassik-Verballhornungen des US-amerikanischen Musikparodisten Spike Jonze findet sich diese tempogeladene Reportage samt Begleitmusik. Und in puncto Sprechtempo brauchen sich die beiden Kollegen durchaus nicht hinter den aktuellen Hip-Hopern und Rappern zu verstecken. Um eine ganz andere Musikrichtung geht es in den folgenden Minuten, um psychedelische Klänge. Als Einstimmung gibt's die Cosmic Jam von Neil. Neil war in der englischen Comedy-Serie The Young Ones der archetypische Hippie mit strähnigem Haar, hängenden Schultern und Jeans mit Schlag. Und mit Unterstützung des Keyboarders Dave Stewart von Canterbury-Bands wie Egg und Hatfield and the North zog er auch musikalisch die psychedelischen Zeiten ganz wunderbar durch den Kakao. Wie er gleich selber sagt, zu dieser Musik sollte man sich am besten auf den Boden legen. Aber halt, nicht das Licht ausstellen, sonst tritt noch einer auf dich. Oh, yeah. Yeah, that's more like it. Great. Psychedelia. Colors. Oh, yeah, this is really good music for your head, right? It's like cleansing music. It's so there. Hey, anyone, lie on the floor, right? And close your eyes. Don't turn out the lights, you know, in case someone, you know, like, treads on you. Oh, this is brilliant. I could listen to this kind of music for ages and not get bored. Well, actually, yeah, it is quite boring, isn't it? Yeah, it doesn't change much, does it? In fact, I hope it finishes soon. Actually, it's making me feel quite sick. Oh no, hang on, I think you've got it on the wrong speed. Maybe that's what it is. Yeah, I think you've got it on the wrong speed. No, no, no, put it back. No, slow it down, it was on the right speed. No, no, get it back to normal. No, it's much too fast. That's too fast. No, right. Oh, that's better. Oh, that is horrible. I'm feeling really dizzy now. Hey, what was that? Oh no, hang on, somebody scratched the record. Oh, there's another one. Oh look, who scratched the record? You bloody bastards. I mean, I've only spent like, you know, most of my life, right, making this record, and you don't even take care of it. Oh no, there's a blob of peanut butter coming up now. Someone spilt peanut butter on the record. Oh no, here it comes. It's coming round. Here it comes. sex coming you from your mouth. Oh no, look. It's the big black skatey bit now. Neutral, it is cold. Stars occupy minute areas of space. They are clustered a few billion here and a few billion there, as if seeking consolation in numbers. Space does not care. Space does not threaten. Space does not comfort. It does not sleep. It does not wake. It does not dream. It does not hope, it does not fear, it does not love, it does not hate, it does not encourage any of these qualities. Space cannot be measured, it cannot be angered, it cannot be placated, it cannot be summed up. Space is there. Space is not large and it is not small. It does not live and it does not die. It does not offer truth and neither does it lie. Space is a remorseless, senseless, impersonal fact. Space is the absence of time and of matter. Les larmes qui sont comme le temps de Navarre. Entre les lames du parquet, les anneaux de Saturne qui roulent de ton doigt. Mais tu ne peux plus le retirer, les anneaux, je veux dire. Le doigt, je veux dire toi. Sur la platine, la disque de soft machine. Les chats qui hurlent de rire dans l'escalier. Ou toi. Notre villa. Des mauvais interrupteurs. Des nuages dans le compteur d'électricité. Ton visage voilé dans la poussière des verrières. De chats dans l'entrée. Entre les bouteilles de lait. Notre villa. Des nuages dans l'électricité, ton visage reflété dans le voyant du compteur de chats. De chats qui tiennent entre leurs griffes le lait de l'entrée. Il faudrait y aller. Le lait, tu sais, il y a du lait à l'entrée. On pourrait boire aussi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais la maison est sans dessus-dessous. Comment? Quoi? C'est nouveau, ça. C'est incroyable, je suis toujours le dernier prévenu. Gisèle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nicht gefasst. Ach, du Pfaffer. Oh. Ha. Tja, psychedelischer Sprechgesang. Es war zuerst die Cosmic Jam von Neil anno 1984. Danach eine der Gedichtrezitationen von Hawkins Live-Doppelalbum Space Ritual aus dem Jahr 73. Der ehemalige Hawkins-Saxophonist Nick Turner zelebriert auch heute noch bei Live-Gigs mindestens eins solcher Science-Fiction-Gedichte. Sonic Attack etwa, das konnte ich neulich hier in Köln selber erleben. Der französische Text danach kam von Dashiell Hedayat. Hedayats Begleitband war auf seiner 71er LP Obsolete eine der psychedelischsten Bands überhaupt, nämlich David Allen's Gong. Und von Gongs Spezialistin für Space Whisper, Gilly Smith, gibt es zum Beispiel auch ein ganzes Märchen, das sie auf ihrer ersten Soloplatte einfach über alte Gong-Aufnahmen hinweg erzählt hat. Und die abgedrehten Sounds, Stimmklänge und Kommentare zuletzt wurden bereits 1954 von dem französischen Komponisten Pierre Henry im Tonstudio realisiert. Qu'est-ce qu'il dit hieß das Stück, was, wenn man es richtig versteht, was sagt er da, heißt. Und dieses Stück wurde 1954 komponiert für ein Schauspiel von Boris Vian. 2 Stunden Soundcheck mit vertonten Geschichten, Gedichten und Sprechgesang sind fast vorbei und leider werden einige Meister dieser Zunft aus Zeitgründen in dieser Sendung nicht mehr zu hören sein. Captain Beefheart etwa oder John Cale und Lou Reed. Aber vielleicht klappt das ja ein anderes Mal. Ein Leckerbissen habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. 1986 vertonten Heiner Goebbels, Christoph Anders und Chris Cutler mit ihrem Bandprojekt Cassiber eine Textpassage aus Defoes Robinson Crusoe. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. Ich verbarrikadierte mich so gut es ging rundherum mit Kisten und Brettern, die ich an Land gebracht hatte, und baute mir eine Art Hütte als Nachtlager. Als erstes fand ich unter den Vorräten des Zimmermanns Tauwerk. Alle Stricke, Segel, Garn, ein Stück Ersatzleinen zum Ausbessern der Segel, das Fass mit nassem Pulver, alle Segel in Stücke geschnitten, ein großes Brot, 3 große Fässer Rum oder Spirituosen, 1 Mütze Zucker, 1 Fass feines Mehl. zwei oder drei Schermesser, ein paar große Scheren, 10 oder 12 gute Messer und Gabeln, 36 Pfund Bargeld, 2 oder 3 eiserne Brechstangen, 2 Fässer mit Musketenkugeln, 7 Musketen, noch eine Vogelflinte, ein kleiner zusätzlicher Pulvervorrat, ein großer Beutel voll Schrot, ein Ersatztopfsegel, eine Hängematte, 2 oder 3 Säcke voll Nägel oder Stifte, ein großer Schraubenzieher, 1 oder 2 Dutzend Beile und vor allem jenen höchst nützlichen Gegenstand, den man Schleifstein nennt. Tower, Eisenberg. Als nächstes breitete ich ein Bett auf dem Boden aus, legte meine 2 Pistolen ans Kopfende und meine Flinte links daneben und ging zum ersten Mal zu Bett.